das wilde Heer. Wir schauen in Wolkenklüfte und braute übers Meer. So tragen uns die Schwinge wohl über Berg und Tal, wenn die Propeller singen im ersten Morgenstrahl. Flieger sind Sieger, sind alle Zeit bereit. Flieger sind Sieger für Deutschlands Herrlichkeit.